herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 48, 2014, Europäische Kornunion. Ja, der Titel wird noch ein essentieller Bestandteil dieses Podcasts sein heute, aber, habe ich im Podcast gesagt, Netcast natürlich, ja, Podcast kennen wir. Ja, aber zuerst habe ich noch ein paar andere interessante Sachen, zum Beispiel für die Fans von Manjaro, New Plus Linux, die Distribution, die auf diesem, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ist das unglaublich, nein, jetzt fällt mir der Name der Mutterdistribution sozusagen nicht ein, wobei man das auch nicht sagen kann, weil Manjaro ist ja schon ein komplett abgetrennter Teil von Arch Linux, genau, Arch Linux, so. Ja, also die Version 0.8.1.1 ist jetzt veröffentlicht worden mit recht großen Änderungen, kann man sagen. Ja, es gibt sowohl ein paar Änderungen in der Designstruktur als auch im beim Kernel und viele andere Sachen sind da eingebaut, wurden verbessert gegenüber den anderen Versionen und deswegen auch, denke ich, erwähnenswert, dass man das vielleicht mal sich anguckt. Ich werde es auch gleich nach der Sendung installieren. Manjaro ist ja auch hier die Distribution meiner Wahl, wo auch hier der Podcast und so weiter, das habe ich schon wieder Podcast gesagt, der Netcast hier, der Netcast produziert wird, auch der Uncast natürlich und ich bin eigentlich recht zufrieden mit dieser Distribution. Es ist ein Rolling Release. Das bedeutet, dass es die Updates einfach immer so gibt, ohne dass man jetzt hier ein kompletter Wechsel machen muss. Es ist also so schleichend wird das immer wieder geupdatet und da gibt's also keine solche Schritte wie jetzt zum Beispiel Ubuntu von 13.10 auf 14.10 oder ähnliches, sondern wo man dann einfach alles komplett neu upgraden muss, sondern das wird einfach so mit der Zeit immer, geht es immer so weiter. Hat natürlich Vor- und auch Nachteile, ja. Vorteil ist ganz klar, man hat immer die aktuelle Distribution am Laufen. Das war sehr wichtig für mich. Also da könnt ihr mal reingucken, neue Version veröffentlicht. Interessant. Erster Teaser zu Star Wars 7. Hat meine Befürchtungen schon mal bestätigt. Also Abrams, J.J. Abrams, ziemlich gut im Ruinieren von Science-Fiction-Universen. Beispielsweise Star Trek hat er wunderbar ruiniert. Ja, inkonsistent mit dem restlichen Universum, unlogisch. Ja, Spock, der wahre Spock, mir hätte sich der Magen umgedreht. J.J. Abrams hat ja den Zuschlag bekommen, für Star Wars jetzt eine Fortsetzung zu machen und er hat es geschafft, schon im Trailer irgendwo ein Stück von Star Wars zu zerstören. Das ist wirklich eine Meisterleistung, ja. Also schlimmer, oder was heißt schlimmer? Ich weiß noch nicht genau, ob jetzt Peter Jackson, ja, der Lehrling, ja, der Padawan von Abrams ist oder ob Abrams der Padawan von Peter Jackson ist. Denn Peter Jackson hat es auch geschafft, mit seinen Hobbit-Filmen das ursprüngliche Buch The Hobbit komplett zu ruinieren. Also das ist auch eine große Leistung, aber ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht hier Abrams nach dem Star Trek-Fiasko jedenfalls für die eingefleischten Fans, die auch Wert legen auf ein konsistentes Universum in einer solchen Mammut-Science-Fiction-Reihe, da wird sich dann zeigen, wie es jetzt nach Star Wars weitergeht. Die echten Fans hatten sich ja auch schon aufgeregt wegen Star Wars Episode 1 bis 3, dachten, schlimmer könnte es nicht mehr kommen. Die werden sich noch wundern, wie schlimm das kommen kann. Und wie schnell dann so ein Universum kaputt gehen kann. Ja, genau. The Force Awakens, ja, die Macht erwacht. Dann gibt es noch diese Woche Interessantes zum Thema Sony und Sicherheit. Ja, ich habe vor kurzem ja schon darüber berichtet, dass Sony einfach eine Sicherheitslücke nicht schließt. Das war allerdings beim anderen Teil. Jetzt ist eine Sparte von Sony wieder durch Hacker komplett lahmgelegt worden, und zwar die Filmsparte. Und das hört sich vielleicht relativ harmlos an, aber Sony Pictures ist auch für die Verteilung von Filmen an die Kinos verantwortlich. Damit ist es den Hackern gelungen, offenbar Zugriff auf Filmmaterial zu bekommen, noch bevor es in den Kinos veröffentlicht wurde. Und damit ist es natürlich eine meiner Meinung nach ein Riesenskandal. Das FBI ist natürlich eingeschaltet, ganz klar, hätte da auch was anderes gedacht. Aber Sony muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie offenbar nicht in der Lage sind, ihre Systeme wirksam abzusichern. Ja, Sony scheint auch wirklich im Fokus von vielen Attacken zu stehen. Von daher muss man natürlich das schon ein bisschen relativieren. Es ist ja nicht so, dass die jetzt nichts machen für die Serversicherheit oder so, um Himmels Willen. Also Sony wird da schon massiv angegriffen. Nur Sony ist halt ein Weltunternehmen, und wenn ich das jetzt mal direkt im Vergleich zu Google setze, dann muss ich sagen, dass die Sicherheitsstandards in dieser Liga doch schon häufiger sich als nicht ausreichend gezeigt haben. Das finde ich dann doch schon ziemlich bedenklich, weil da ja auch jede Menge Kapital dahinter steht und auch jede Menge Nutzerdaten. Angeblich soll sogar der Google Play Account betroffen sein, was das auch immer bedeutet. Ich denke, das heißt eben, dass der Google Play Channel, auf dem Sony seine Software verbreitet, ebenfalls nicht mehr unter Kontrolle von Sony war, und dementsprechend auch die Meldung, dass hier eine Backup-App von Sony im System, also auf dem Play Store, tatsächlich hier korrumpiert war und verändert wurde von den Hackern und damit hier möglicherweise eine bösartige App heruntergeladen hat unter dem offiziellen Namen. Ja. Diese App enthielt jedenfalls einen Schriftzug Hard Hackers, ja, und die wurden eben auch an einige Geräte als Update ausgeliefert. Also Vorsicht. Ja. Das ist meiner Meinung nach schon eine mittlere Katastrophe, wieder mal für die Sicherheit von Sony, nachdem vor einigen Jahren ja das PSN-Netzwerk komplett gehackt wurde und das sehr, sehr lange Zeit noch Auswirkungen hatte auf das PS-Network, das PlayStation-Network. Jetzt also die Filmgruppe Sony Pictures und die der Google Play Channel, ja. Google Play Channel allerdings nicht bei Google gehackt, sondern eben über die Kanäle von Sony. Also Sony bringt da vieles in Gefahr mit diesem Verhalten, und ich möchte natürlich nicht in den ihr Haut stecken, weil eine einfache Lösung wird es da nicht geben. Aber es muss eine Lösung her. Denn so verliert Sony das letzte Vertrauen, und damit ist es ja sowieso nicht ganz so gut bestellt nach den ganzen Sachen, was da vorgefallen ist. Tja. Dann etwas, was natürlich passieren musste. Klar, wenn irgendwelche Hersteller ihre Markenrechte verletzt fühlen, ja, und vielleicht sogar noch Geld wittern oder Geldverluste wittern, dann sind sie natürlich schnell dabei. Die Smartwatches haben ein paar Monate so Narrenfreiheit gehabt, offenbar. Ja. Doch jetzt gehen die großen Uhrenhersteller gnadenlos vor gegen die Anbieter von Zifferblatt-Designs, speziell für Android Wear Betriebssysteme oder für das Android-Wear-Betriebssystem. Dabei sind unter anderem IWC, Panera, Omega, Fossil, Armani, Michael Kors, Tissot, Certina, Swatch und Flickflack. Die haben nämlich diesen Seitenbetreibern Abmahnungen geschickt und geben jeweils nur einen Tag Zeit, die Inhalte zu entfernen. Es geht darum, um Zifferblätter, die eben ein Design einer bestimmten Marke zu, also nachzuahmen versuchen. Das hat man ja sogar schon offen in Screenshots gesehen, auch von namhaften Redaktionen in der normalen Presse, dass dann eben zum Beispiel so ein Fossil Zifferblatt oder ein Swatch Zifferblatt, wie eben auf der Originaluhr auf der Smartwatch dann zu sehen war, ja. Und dann eben, ja, ich weiß nicht, was man da jetzt vorwerfen kann, vorzugaukeln, das wäre irgendwas Offizielles, ja, aber, naja, okay, gut. Auf jeden Fall ist das natürlich eine Markenverletzung, ist ganz klar, ob das jetzt hilft, den Anbietern ihr wahrscheinlich einbrechendes Geschäft zu stützen, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Aber was sollen die natürlich auch dagegen tun? Es ist schon so eine Zwickmühle hier, gerade mit diesen Zifferblättern, ja. Ganz einfach so dulden lassen. Ich weiß halt nicht, ob das so, ob das die Firmen überhaupt so machen können, ohne dass sie zum Beispiel in den USA dann tatsächlich die Designrechte verlieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Vorgehen wieder mal gegen die Webseitenbetreiber doch schon fraglich. Aber okay, gut. Nun, es war ja auch abzusehen, dass das passiert. Ja, die Uhrenhersteller erwarten durch die Smartwatches durchaus einen sinkenden Umsatz. Klar, weil heutzutage hat man eine Uhr offenbar nur noch als Statussymbol. Ein vernünftiger Grund für eine Uhr gibt's nicht. Bei der Smartwatch sind die Gründe ja zumindest in einzelnen Fällen wohl noch vorhanden, ja, aber auch da geht's ja mehr oder minder um ein Symbol, ja, bei vielen jedenfalls katastrophalerweise, und natürlich sehen die da die Fälle jetzt davon schwimmen, ja, weil bald werden die einzigen Uhrenträger dann Smartwatches tragen und keine Fossilien mehr. Habt ihr den Namen verstanden? Von der Uhrenindustrie. Ja. Tja, so wird's sein. Gut. Damit kommen wir zu dem, ja, zu einer Serie von Sachen, würde ich mal sagen, die mit Google zu tun haben. Erstmal was, ja, was Kontroverses, aber was jetzt nicht unbedingt Google ja angreift, sage ich mal, oder vielleicht doch, naja, egal, Browser-Plugins, ja, sind auf dem Rückzug. Google will ab April keine Unterstützung in Chrome mehr für Browser-Plugins bieten. Es hat nichts mit den Apps zu tun, die man nach wie vor natürlich installieren kann, sondern die Browser-Plugins, die im Hintergrund werken, zum Beispiel für Java-Programme oder auch so Silverlight und so weiter. Auch Flash gehört dazu, aber auch so Spiele-Engines wie Unity. Ja, die laufen als Plugin, ja, im Hintergrund. Die Benutzer scheinen das allerdings wenig zu nutzen, sage ich mal, ja, und deswegen wird jetzt in einigen Schritten diese NPAPI-Schnittstelle für die Plugins dicht gemacht. Zuerst mal wird's ab Januar kann man nur noch nach direkter Aktivierung durch den Nutzer die Plugins zum Laufen kriegen, ja, ab April dann gar nicht mehr. Und selbst das Schlupfloch, das hier vorhanden ist, dann in dieser NPAPI-Schnittstelle, wird dann im September 2015 geschlossen. Damit ist dann der Rausschmiss von den Plugins dann abgeschlossen. Unter Linux ist das bereits schon passiert. Ja, deswegen gab es da dann diesen Umweg über Pepperflash, ja, um zum Beispiel eben noch Flash nutzen zu können. Gut. Das wird natürlich für einige Diskussionen sorgen. Einige sind da überhaupt nicht begeistert. Andere werden, oder die meisten, und das ist eben auch das Argument, die meisten werden davon überhaupt gar nichts merken. Ja. Entweder werden die dann, die sagen dann in dem Browser, die Unterstützung in dem Browser direkt eingebunden, wie zum Beispiel bei Chrome das Flash, ja, oder sie fallen halt im normalen Betrieb relativ wenig auf, nur noch wenige Nutzer wird das dann betreffen, beispielsweise wie das Java. Da wurde eben zum Beispiel aufgeführt, dass zum Beispiel nur noch einer von 27 Chrome-Anwendern pro Monat mal über ein Java-Applet stolpert. Ja, und auch bei Silverlight und anderen Plugins sieht's ähnlich aus. Und deswegen, tja, ist man dazu übergegangen. Sicherheitstechnisch sicherlich eine gute Sache. Wenn da nicht diese Sache wäre, mit dieser Schnittstelle Pepper, P-Papi nennt sich ich dann. Das klingt dann natürlich schon wieder nach, ja, wir lösen den alten Standard ab und wollen einen neuen Standard, unseren Standard etablieren. Das finde ich wieder nicht gut, weil dann haben wir denselben wie in Grün, ja. Also kann ich mir vorstellen, dass es dann hier im Endeffekt dann weniger sicherheitsrelevant wird. Mozilla ist deswegen auch nicht ganz auf Kuschelkurs mit Google deswegen, denn Mozilla lehnt ebenfalls NPAPI ab und hat auch damit begonnen, seit Version 3.0 übrigens schon, Plugins zu deaktivieren, als Standard zu deaktivieren. Ja? Und auch hier gibt es dann eine Sperrliste und so weiter und so weiter und man muss die dann eben tatsächlich manuell auf ändern und sonst gibt es nur noch Click to Play und das ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, auch Mozilla will weg von den Plugins. Ja. Nur eben mit Pepper sind sie überhaupt nicht einverstanden. Damit will Mozilla nichts zu tun haben. Kann ich auch durchaus verstehen. Ja, genau. Nun gut, wir werden sehen, wie das sich weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall wäre dann früher essentieller Bestandteil der Browsernutzung weg, nämlich das Verändern der Browser mit Plugins. Allerdings, wie gesagt, durch die App-Unterstützung in Chrome wird das durchaus weiter so gehen. Also da braucht man keine Angst zu haben. Ich habe hier auch mal bei mir im Browser geschaut, wie ich schon erwähnt habe, unter Linux hat sich das Ganze ja eigentlich schon seit längerer Zeit, seit Januar, also erledigt, ja, mit diesen Plugins. Das einzige Problem war eben dieses Pepperflash, das man stattdessen installieren muss. Ziemlich unschön, und es erfordert auch einiges an Konfiguration, aber dann funktioniert's. Und ansonsten sind alle Programme, die eben hier so laufen, ja, alle als Apps aus dem Store heruntergeladen. Die werden ja auch als Extensions dann angezeigt. Ja. Und beispielsweise das Adblock oder Cachelist, ja, oder das auch das Geo, verschiedene Scripts, wie zum Beispiel das GeoCredit Toolbox und so weiter und so weiter. GoStory, das sind alles Apps, die installiert werden können und die sind davon auch ausgenommen. Also braucht man keine Angst zu haben. Die werden da weiterhin bleiben. Ja. Definitiv. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Ja. Gut, dann möchte ich noch mal ganz kurz etwas tiefer gehen. Ja, ganz kurz tiefer. Ich habe letzte Woche ja schon darüber berichtet, über die verrückte Planung, Google zu zerschlagen, ja. Und ich bin auf einen interessanten Artikel gestoßen, auf raymond.net. Den empfehle ich euch mal, hier euch zu Gemüte zu führen. Ja, dort wird nämlich prinzipiell mal gezeigt, dass es eigentlich eine Nachricht war, die gestreut wurde. Ja, so könnte man dann nach dem Lesen des Artikels durchaus annehmen, ja, gestreut wurde, um eben hier für Unruhe zu sorgen und weiter Druck auf Google auszuüben. Ja. Deswegen heißt auch die Überschrift, das Europaparlament will Google zerschlagen, in Anführungszeichen, oder wie man politische Nachrichten produziert. In der Tat, das habe ich jetzt schon in vielen Beiträgen gesehen, gelesen, und es wurde auch tatsächlich dargestellt, wurde ein solcher Antrag ja nicht breit aufgestellt durch die Regierung, sondern das ist ein der Antragsentwurf, ja, der da gemacht wurde. Es war also ein Entwurf, ja, wurde eben von Andreas Schwab, ja, und dem spanischen Liberalen Ramón oder Ramón Tremosa eingebracht. Ja, und ja, damit wurde dann eben die Grundlage gelegt für die Medien, die alten Medien vor allem natürlich, hier eine Nachricht rauszuhauen, die da besagt, Google soll dann wohl bald zerschlagen werden. Ja, man stimmt darüber dann ab, ob Google zerschlagen wird. Und dann wurden eben da neue Schlagzeilen produziert. Das haben dann natürlich dann auch die neuen Medien übernommen. Und da muss ich dann sagen, Asche auf das Haupt der neuen Medien, die einfach von den alten Medien die Propaganda abschreiben. Aber das kennt man ja, das hat man auch gesehen bei zum Beispiel beim Ukraine-Konflikt, ja, dass da eben hier unreflektiert abgeschrieben wurde. Zum Glück nicht alle. Einige haben sich da doch Gedanken gemacht und haben weiter geforscht, wie zum Beispiel auch der Autor dieses Artikels. Und da muss ich sagen, Hut ab, da wurde richtig gut recherchiert. Und ich glaube auch diesem Artikel deutlich, muss ich das sagen, denn wie hier dann auch hier als Update, ja, dann nochmal im Artikel geklärt wird, gibt es dann eben eine Stellungnahme, ja, oder gab es eine Stellungnahme am Mittwoch, ja, der Kommission. Ja. Und Schwab hat eben das tatsächlich hier so vorgeschlagen für diese Formulierung. Und ja, so sieht es aus. Was wurde damit wohl bezweckt? Gut, reine Spekulation. Achtung, meine private Spekulation ist, dass man eben so Meinungen produziert, Schlagzeilen produziert, um weiter eine Drohgebärde aufzubauen. Denn wer ist denn dieser Andreas Schwab? Ja, wer ist denn nur dieser Mann, der vorschlägt, Google zu zerschlagen? Und wenn man dann hier mal etwas weiter forscht, dann kommt man zu einem interessanten Ergebnis. Ja. Und denn dieser Andreas Schwab und Ramon Tremosa, also ein Schwab, arbeitet für die Anwaltskanzlei, die auch den Gesetzestext für dieses Leistungsschutzrecht formuliert hat. Ja, da braucht man sich ja nicht mehr zu wundern. Ja. Und also da ist schon wirklich, naja, da wird schon wirklich interessant. Ja. Übrigens, Michel Raimond, der hier den Artikel geschrieben hat, den ich eben schon mal angesprochen habe, der ist auch EU-Parlamentarier, also ist nicht jemand, der jetzt einfach so sich das aus den Fingern saugt, ja, sondern das ist schon ziemlich, ja, bedenklich. Also, könnte man meinen, ja, okay, gut, dann wird halt hier diese Abstimmung dann entsprechend ausfallen. Ja, das ist ja nur eine Nebelkerze, die hier mal wieder gezündet wurde, ja, für die Verlagslobby, dass man dann eben wieder was Neues hat gegen Google. Aber tja, es ist wohl etwas passiert, was die Beteiligten sich nicht, also nicht geglaubt haben, dass es passiert. Denn die EU-Politik hat man an Dummheit unterschätzt, denn der Antrag wurde angenommen. Ja, in der Tat. Das heißt, das EU-Parlament wird jetzt der EU-Kommission empfehlen, ja, zu handeln und den Suchmaschinen Teil von Google zu entflechten. Und das ist natürlich ein absoluter Müll. Ja, die EU macht sich lächerlich, zeigt, dass sie von der ganzen Materie überhaupt keine Ahnung hat. Dummheit in Reinform. Ja, EU ist also macht sich lächerlich in der Welt. Das konnte man auch deutlich wieder hören, schon beim letzten Podcast, noch vor dieser Entscheidung, nur wegen der Einbringung, ja. Das ist unglaublich. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da noch einige böse, böse Schlagzeilen vom Teich rüber schwappen werden, ja. Aber ganz, ganz daneben gesessen hat sich das EU-Parlament da auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie das enden soll, aber naja. Tja, und die Kollegen in den USA sind auch bereit, hier offenbar zurückzuschießen. Ja, denn mag zwar sein, dass die Verleger in Deutschland sich einig sind, jetzt gegen das böse Google hier auch unlautere Methoden meiner Meinung nach hier anzuwenden. Ja, aber jedenfalls hat die New York Times recherchiert und hat dann eine Transparenzerklärung zutage gefördert, wo monatliche Beratungshonorare von 1000, zwischen 1000 und 5000 Euro von einer deutschen Anwaltskanzlei empfangen wurde, die wiederum ihrerseits die deutschen Zeitschriftverleger VDZ, den Verband Deutscher Zeitschriftverleger, so also vertritt und damit dann natürlich der Kreis wieder mal geschlossen ist. Ja? Ha. Naja. Unglaublich, was da los ist. Tja. Übrigens, das bedeutet ja nicht, dass der Antrag oder dieser Vorschlag auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Das ist also auch nur eine Empfehlung, kann die EU, das EU-Parlament der Kommission geben. So ist es ein bisschen kompliziert, ja. Aber das ist trotzdem schon bezeichnend für die Sinnlosigkeit. Ja. Aber der EU, ja. Aber was anderes ist meiner Meinung nach mindestens genauso schlimm, nämlich die Stellungnahme, soll man das sagen? Ja. Die Aufforderung der EU-Datenschutzbeauftragten, ja, an Google das Recht auf Vergessen, ja, wie das immer so schön heißt, auch auf die Suchergebnisse international auszuweiten oder anzuwenden. Ja. Das bedeutet im Prinzip, wenn irgendein deutscher Humble, ja, denkt, er wird hier irgendwo bei Google verlinkt und das will er nicht. Ja, dann kann er bei eben jetzt hier diesen Löschantrag einreichen und Google muss dann den Link zu diesem Ding weltweit löschen. Weltweit. Das heißt, Deutschland bestimmt, welche Links in der Welt gezeigt werden dürfen und welche nicht. Was das für Auswirkungen hat, ich weiß nicht, ob die Leute nur so dumm sind in der EU, die Datenschutzbeauftragten da, muss ich auch mal ganz klar sagen. Normalerweise bin ich ja dafür. Ich will ja verstärkten Datenschutz haben, ja. Aber das ist doch alles kontraproduktiv. Das ist doch Blödsinn. Blödsinn. Ja? Ich weiß nicht, ob die das denn begreifen, was das heißt. Das heißt, dass auch zum Beispiel jedes andere Land, sagen wir mal China oder was weiß ich, irgendeine was weiß ich, Bananenrepublik, ja, ist nicht einverstanden, dass bei Google Link XYZ auf diesen das okay ist. Und dann ordnen die an, dass die Löschung weltweit vollzogen wird. So dumm war bisher nur ein einziges Land, nämlich Kanada. Die haben das tatsächlich schon von Google gefordert, dass also ein Link, der in Kanada eben als nicht rechtens erklärt wurde, dass der auch weltweit gelöscht werden muss. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie Google da im Einzelnen reagieren wird. Das ist auch sicherlich keine einfache Reaktion möglich da. Auf der einen Seite wäre das Dümmste für beide Seiten, was jetzt passieren kann, dass man sich hochschaukelt und das zu einem handfesten Streit werden lässt. Ja, Google könnte das imagemäßig überhaupt nicht gebrauchen, die EU allerdings auch nicht. Da komme ich gleich noch dazu. Nur eine Lösung muss daher, denn es ist ja ganz klar nicht akzeptabel, dass ein Staat bestimmen kann, welche Links zum Beispiel in den USA gezeigt werden oder nicht. Ja, das kann so natürlich nicht sein. Das Recht auf Vergessen ist sowieso ein Dummfug ohnesgleichen. Ja, wenn man von jemand verlangt, wenn man das mal ins reale Leben übertragen würde, von jemand verlangt, etwas zu vergessen. Wie kann man nur so einen Blödsinn von sich geben? Ja, ich weiß, der Vergleich hinkt zwar in dem Grunde, weil das Internet ist ja ein Sammelsurium mehr wie ein Lexikon. Ja, und von einem Lexikon kann man schon verlangen, dass etwas nicht eingetragen wird, ja, in ein Verzeichnis, in ein Register. Ja, aber dennoch, ich finde, dass der Ausdruck Recht auf Vergessen hier das ganz gut trifft. Weil es schon etwas wie im Netz sowas wie eine Schwarmintelligenz gibt, von mir aus gesagt. Auch der Begriff ist natürlich hier weit ausgedehnt, aber durchaus ein Bewusstsein, was eben, das möchte ich nicht, nein, das ist vielleicht ein bisschen zu hochtrabend formuliert, eine Wissensbank, ja, die international zur Verfügung steht und damit muss auch eine absolut freie Handhabung des Ganzen gewährleistet sein. Ja. Ich habe in vielen Kommentaren im Heise-Forum natürlich auch schon wieder die Seitenhiebe gelesen. Ja, am deutschen Wesen soll die Welt mal wieder genesen und so weiter. Eine Schande, dass ich sagen muss, jeder Spruch passt. Wie kann hier nur sich jemand erdreisten, das zu machen? Wobei, man müsste fairerweise auch sagen, nicht im deutschen Wesen, sondern an dem europäischen Wesen soll die Welt genesen, ja? Denn es ist ja hier eine Sache der EU-Datenschutzbeauftragten, nicht etwa den Treibern da hinten dran, ja, den Hetzern, die halt eben aus Deutschland da hauptsächlich kommen, aber die sind da nicht alleine. Ja, das muss man schon sagen. Ich weiß es nicht, wie das weitergehen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein US-Unternehmen verbieten lässt, oder einen US-Dienst für US-Amerikaner auf Anweisungen von Europa zu beschneiden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da würde natürlich die EU eine massive Schlappe einstecken und würde auch zeigen, dass was für eine Clownsnummer das ist mit diesem Recht aus Vergessen. Ja. Das würde dann aber natürlich schamlos wieder ausgenutzt werden von den Medien, um weiterhin gegen Google zu hetzen. Ja, es wird also nur wieder hier Wasser auf die Mühlen der Hetzer bringen, ganz klar. Jetzt, was tun? Ja, da ist natürlich guter Rat teuer. Allerdings ein Zeichen hat die EU schon geschickt. Nämlich das Zeichen, dass man in Europa am besten seine Firma nicht ansiedelt, dass man in Europa Gegenentwicklung ist, dass man in Europa dem Wachstum des Internets, der Internetstruktur und auch den Internetunternehmen sich entgegensetzt und dass man eben auch in Europa Stillstand hat und dass man das Internet nicht versteht. Tolles Zeichen für die EU. Das wird vielleicht hier in den nächsten Jahrzehnten die EU noch teuer zu stehen kommen. Ja, was anderes haben noch die Konservendosen gegen die Geheimdienste gemacht. Das komme ich aber gleich nochmal zu. Vielleicht vorher noch ein kleiner Community-Nachtrag. Jabba XMPP bei United Internet am Ende. Das war ja die Meldung letzte Woche, nein, schon am 17. von der Sendung vom 17. genau. Irgendwie habe ich das bei der letzten Sendung total verpeilt. Ja, der Manuel hat dann noch geschrieben, ein Grund mehr, United Internet zu boykottieren. Hintergrund war der, dass bei 1&1, web.de und so weiter, GMX glaube ich auch, die Unterstützung für Jabba XMPP eingestellt wird für diesen Chatdienst. Bisher konnte jeder Kunde kostenlos diesen Dienst nutzen. Es wurde dafür einen Server zur Verfügung gestellt. Nun ist das eigentlich ja nicht so ganz so schlimm, weil Jabba-Server sind ja vorhanden. Aber ich habe schon in der letzten Sendung gesagt, vorletzten Sendung, dass es natürlich darauf ankommt, was angeboten wird, was den Kunden direkt angeboten wird und sonst nichts. Das ist immer das Problem, immer die schwierige Sache, was wird angeboten. Jetzt wird es nicht mehr angeboten. Damit ist natürlich noch ein größeres mögliches Stück vom Markt weggebrochen. Ja, eine Schande ist das natürlich. Hintergründe habe ich auch gesagt. Deswegen auch eben die Aussagen, einen Grund mehr United Internet zu boykottieren. Daraufhin habe ich natürlich auch geantwortet, tja, prinzipiell schon. Allerdings gebe ich den Entwicklern von Jabba Clients eine Mitschuld. Jabba könnte locker Standard sein, wenn man sich mehr um Nutzerfreundlichkeit und einfache Bedienung gekümmert hätte. Und Marketing hätte eben auch jemand machen müssen. Aber es ist ja freie Software, klappt eben nicht immer. Ja? Es ist ganz klar, der Konsument will einfach, ja, will etwas haben, wo funktioniert, ohne dass er groß was machen muss. Wäre alles kein Problem, das haben proprietäre Firmen gezeigt, WhatsApp basiert auf XMPP, ja, beispielsweise Facebook Messenger basiert auf XMPP und. Aber eben wurde das geschlossen, das System, ja, so dass die ganze Idee natürlich vergewaltigt wurde und eben auch nicht mehr Sinn von dem Ganzen transportiert, aber es wäre überhaupt kein Thema gewesen, ja, für eine Firma oder vielleicht auch für einen einzelnen Entwickler eine benutzerfreundliche Software zu entwickeln, die zum Beispiel die Identifikation anhand von Telefonnummern im Handy, so wie es WhatsApp macht, macht. Aber das sind halt ein paar rote Tücher irgendwo und dann wird es eben nicht gemacht von der Community, von der Open Source Community. Und dann kommen wir eben dahin, ja, wo wir jetzt sind. Google hat ja auch mal Google Talk gehabt, auch das war XMPP. Google hat auch die Unterstützung eingestellt. Grund, sie haben überhaupt keinen Rückhalt bekommen aus der Open Source Community. Und dann kam eben auch Hangouts. Hangouts könnte jetzt XMPP sein. Wenn damals die Leute zusammengearbeitet hätten, sich zusammengerauft hätten und nicht sich immer nur gewehrt hätten und auf ihren alten, komplizierten Mechanismen, die eben für Privatanwender vollkommen uninteressant sind für normale Konsumenten, ja, wenn sie sich darauf nicht festgefahren hätten und mal aus sich rausgegangen wären, ja, und für Otto Normalverbraucher was gemacht hätten. Ja. Nein, ist nicht passiert, so, jetzt haben wir's. Ja, also mindestens eine Mitschuld an die Community, die bei der Entwicklung von XMPP und Jabba oder bei der Entwicklung war es ja gut, für die Fortsetzung und Verbreitung massiv gescheitert ist. Ja. So. Ja, normal kommt an dieser Stelle dann als am Schluss immer so ein South Park Video oder so. Aber diesmal habe ich gedacht, nein, was Kurioses gibt's ja auf jeden Fall diese Woche schon, nämlich die Sache mit den Konservendosen. Ja, genau. Mit Konservendosen gegen Geheimdienste heißt da. Tatsächlich wurde auf der Schweizer Botschaft ein kleines Kunstwerk installiert. Eigentlich mal was seinen Namen verdient, ja. Das Kunstprojekt Can You Hear Me? Ja, will oder tut bei der Überwachung dazwischenfunken, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, mit aus Dosen, mit aus Blechdosen oder Konservendosen gebautes Antennennetz, ja. Wird damit also Nachrichten an NSA und GCHQ geschickt, sozusagen direkt, ja, cool, ne? Und das Ganze verleiht da natürlich schon mal einen richtigen Schub, weil es eben auf der Schweizer Botschaft eine Antenne davon installiert ist, ja, direkt neben dem Kanzleramt beispielsweise. Ist das gelegen und das ist also sehr, sehr interessant, auch auf in weiteren Stellen, zum Beispiel auch am Pariser Platz und am Anzeigenweg ist sowas aufgebaut und damit können die Leute Nachrichten direkt an die NSA und an die GCHQ schicken, ja, interessant, und funken sozusagen hier dazwischen, ja, man kann damit zwar jetzt nicht das massiv stören, das System, aber zumindest mal könnte man vielleicht da so ein Augenlid zucken, ne, produzieren, sehr schön. Die Nachrichten werden bestimmt archiviert, ja, wenn ja sogar schon Nachrichten archiviert sind, die nicht an die NSA gerichtet ist und an GCHQ, dann werden die garantiert archiviert, aber es ist auch anonym möglich, absolut anonym, durch dieses Antennensystem. Super. Also finde ich sehr, sehr schön. Lustig, ich habe ja schon schmunzeln müssen dabei, ja, aber Ein kleiner Wermutstropfen bleibt. Wieso muss das ein Schweizer Künstler machen? Und warum nicht unsere Politiker oder Regierungsvertreter oder auch Initiativen? Ja, warum müssen das Schweizer Künstler machen? Das frage ich mich wirklich. Hut ab, jedenfalls vor Wachter und Jud, so heißen die beiden, die das hier gemacht haben. Und ich hoffe, dass das vielleicht sogar auch Nachahmer findet. Ja. Gut, damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für heute. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Google Plus Rios Wochensicht. Um die Suche eingeben, schon findet ihr die entsprechende Seite. Oder über Twitter könnt ihr mich auch erreichen, @Rio. Also RYO, ja. Eine Mail könnt ihr mir schreiben, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Auf der Seite wochensicht.thenetcast.com findet ihr die ganzen Links und Informationen zu der Sendung und auch den GBG-Key für meine Verschlüssel-Mail zu schicken. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und dann wünsche ich bis nächste Woche. Tschüss!